Oh, jetzt geh ich in die Filmklaus. Die mir immer in die Aue. Und normaler macht das Ganze drauf vorbei. Scheißegal. Das heißt, ich will die Sonne fliegen. Du kennst mir den Blick. Weil ich will dann auch mit denen ertrinken. Aber was das will, das weiß ich nicht. Scheißegal. Ich hör dich, Uwe Patsch.